dir, weiß ich, dafür leben wir. Ich bin verliebt und du bist mein Lied. Bist meine Melodie, wächst Träume, die ich längst vergaß. Und deine neue Welt erwacht, ja, das hast du gemacht. Du bist mein Lied. Sing es und alle sollen sehen, ich fand dich. Und alle sollen sehen, ich fand heraus, was jedermann so gerne singt. Sag es jedem, der's bis heute noch nicht weiß, jedem, der Gefühle noch nicht kennt. Es ist nicht schwer, ich hab die Welt und mehr. Wenn du mich umarmst, oh, wüsste ich nun, wie man sagt. Ich sage es dir, wenn du magst. Heute Nacht in deinem Arm, es ist schön in deinem Arm. Wenn man sich liebt, sind Stunden wie Sekunden und niemand findet Zeit, es zu sehen. Ich hab nur Augen für meine neue Liebe, nur Liebe ist die Zeit, die zählt. Wenn man sich liebt, dann sieht man klarer und keiner kann dem Weg. Verdammte Bäume werden grün, wenn du mich umarmst, du bist mein Lied. Sing es, und alle sollen sehen, ich fand dich, und alle sollen sehen, ich fand heraus, was jedermann so gerne singt. Danke, mein Leben ist nicht mehr wie vorher. Wo hast du meinen Tape? Ich möchte schreiben, was ich fühl heute Nacht. Wenn du mich umarmst, oh, wüsste ich nur den richtigen Text. Schreib nicht jetzt, heute Nacht in deinem Arm. Wache morgen auf in deinem Arm.